der Baron des Petroleums. Um 1840 zieht ein dürrer Mann, Vorname William Avery, mit seinem Karren durch die noch dünn besiedelte Landschaft Amerikas und dreht den Leuten Produkte wie Krebskuren in Flaschen an. Mitunter gibt er sich, um die Glaubwürdigkeit seiner Wundermedizin zu erhöhen, als Arzt aus. Er ist nicht viel zu Hause. Wenn er nicht hausiert, jagt er Schürzen. Ein Bigamist soll er gewesen sein. Er ist der Vater des Mannes, von dem hier die Rede sein wird. Gott, jeden Tag lässt du werden, auf dass du uns ermutigst. Zeige uns, wie nahe du uns bist. Nimm von uns Trägheit und Verzagtheit. Spitze unsere Ohren. Verheiratet mit William Avery ist Eliza, eine fromme Mutter von 4 Söhnen und 2 Töchtern. Sie ist beseelt von den Lehren des Schweizer Reformators Johannes Calvin. Wie sie leben viele der frühen Pioniere und Siedler Amerikas in der tiefen und bangen Überzeugung, dass Gott bereits bei der Geburt jedes Menschen festgelegt hat, ob er für die Hölle oder auserwählt und für den Himmel bestimmt ist. Die besorgte Frage, wie ein jeder zu erkennen vermag, wozu Gott ihn ausersehen hat, beantwortet für den gläubigen Calvinisten einzig und allein der Lohn für Fleiß und Sparsamkeit. Geld. Wer im Leben etwas leistet, hat nach dem Tod nichts zu befürchten. Die Frau, die ihre Kinder in diesem Geiste erzieht, ist die Mutter des Mannes, von dem hier die Rede sein wird. 800 minus 237,77 minus 4,5% aufgewachsen in finanziell so kleinen Verhältnissen, dass er nicht auf das Klassenfoto darf, weil sein Anzug zu schäbig ist, beginnt der Junge mit dem Vornamen John Davison im September 1855 im Alter von 16 Jahren eine Lehre als Buchhalter bei einer Speditionsfirma. Er macht seine Sache gut. Seine Gewissenhaftigkeit, Genauigkeit und sein Fleiß sorgen schon bald dafür, dass man ihm ständig mehr Verantwortung überträgt, bis er die gesamte Buchhaltung der Firma leitet. 3 Jahre später kündigt er diesen Job. Sein Lohn beträgt seit dem ersten Arbeitstag $3 pro Woche. Nicht genug, findet er, um sein großes Ziel Nummer 1 zu erreichen. Er will $100.000 verdienen. Sein großes Ziel Nummer 2 lautet, er will 100 Jahre alt werden. Er ist der Mann, von dem hier die Rede ist. Nach seiner Kündigung bietet der englische Geschäftsmann Maurice B. Clark ihm an, ein gemeinsames Geschäft aufzubauen. John Davison Rockefeller nimmt an und wird 1859 im Alter von 20 Jahren Unternehmer. Die Geschäfte laufen von Anfang an hervorragend. In die gewaltigen Weiten Amerikas ergießt sich ein nicht enden wollender Strom von Einwanderern. Sie alle benötigen Nahrung, Kleidung, Werkzeug. Die Farmer brauchen Saatgut. Clark und Rockefeller verkaufen es ihnen. Handeln mit Bohnen und Weizen, Salz und Schweinefleisch. Sie dehnen ihren Handel schon bald über Ohio, Michigan und Illinois aus. Gott, jeden Tag lässt du werden, auf dass du uns ermutigst. Zeige uns. Die treibende Kraft bei der schnellen Expansion der Firma ist John D. Rockefeller, der jeden Morgen früh aufsteht, bis spät in den Abend hinein arbeitet, dann zu Bett geht und am nächsten Morgen wieder früh aufsteht. Sonntags nimmt er sich frei, geht zum Gottesdienst, fegt anschließend die Kirche aus, führt das Protokoll in der Sitzung des Gemeinderats und unterrichtet die Kinder in der Sonntagsschule. 800 minus 237,77. Den 26. September begeht er jedes Jahr bis ins hohe Alter hinein als persönlichen Feiertag. Es ist das Datum seines ersten Arbeitstages. An diesem Job Day sitzt er von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang, Armschoner an den Ärmeln am Schreibtisch, addiert Zahlen und überträgt die Ergebnisse. Er ist glücklich bei dieser Arbeit. Die Systematik der Geldbeträge, sagt er. Herrlich. Schon kurz nach Beginn ihrer unternehmerischen Tätigkeit nimmt die Firma Clark & Rockefeller ein neues Produkt ins Sortiment, das sich in Amerikas Haushalten zunehmender Beliebtheit als Brenn- und Leuchtstoff für Lampen erfreut. Öl. Zunächst ist Rockefeller skeptisch, doch sein Instinkt sagt ihm, dass er zumindest einen Fuß in diese Türe stellen muss. Clark und Rockefeller investieren in eine kleine Raffinerie. Bald weiß er, dass diese Entscheidung richtig war. Denn die Raffinerie wächst schnell und wirft gute Profite ab. Er investiert weiter, nimmt in schneller Folge Kredite auf, um das rasante Wachstum des noch sehr jungen Ölgeschäfts zu sichern. Seinem Partner Maurice Clark wird die Geschwindigkeit der Expansion unheimlich. Er nennt Rockefeller den größten Schuldenmacher aller Zeiten. Öl dient vor allem als Brennstoff für Lampen und als Schmiermittel für Maschinen. Clark kann die große Zukunft dieses Produktes nicht sehen, zumal die Erfindung des Automobils noch 40 Jahre auf sich warten lässt und versucht zu bremsen. Darüber kommt es zum Bruch. Wenig später steht das Unternehmen Clark und Rockefeller zum Verkauf. Bei der Versteigerung liefern sich zwei Bieter einen gnadenlosen Kampf. Der sich privat gern prunkvoll präsentierende, das unternehmerische Risiko jedoch scheuende Maurice Clark und der privat asketische, jedes Stück Packpapier aufhebende, für eine gute Geschäftsidee aber kein Wagnis scheuende John Davison Rockefeller. Am Ende des Bieterturniers gehört die größte Raffinerie Clevelands dem risikofreudigen Asketen. Rockefeller hat bald alle Hände voll zu tun, das jetzt allein seinem Willen gehorchende Unternehmen zu führen. Denn obwohl, oder gerade weil, der Markt enorm boomt, beginnt ein schonungsloser Wettbewerb unter den bereits viel zu vielen Anbietern, die alle vom Ölgeschäft profitieren wollen. Über den ganzen Osten des Landes sind die Raffinerien verstreut. Sie stehen in Cleveland, Pittsburgh, Boston, Philadelphia und New York. Ihre Produkte unterscheiden sich kaum voneinander, was dazu führt, dass allein der Preis entscheidet. Rockefeller findet in dem Industriellen Henry Flagler einen neuen Partner, mit dem er 1870 das Unternehmen Standard Oil gründet. Als einer der ersten nutzt Standard Oil gezielt den Vorteil der Größe, die Macht der Masse, um den Markt zu beherrschen. John D. Rockefeller wird dieses Prinzip in den folgenden Jahren rücksichtsloser, unerbittlicher und erfolgreicher ausbauen als je ein Tycoon vor oder nach ihm. Der Mann, der die Zahlen liebt und Bilanzen mit der gleichen Leidenschaft liest wie andere Romane, erwirbt Wälder und Dampfschiffe, um von Schwankungen der Holz- oder Transportkosten unabhängig zu sein. Gleichzeitig kauft er mit Krediten und immer mehr Krediten Konkurrenten auf, senkt Preise, treibt damit Rivalen in die Krise, kauft sie, sobald sie geschwächt sind und schafft es mit diesen Methoden in kaum mehr als einem Jahr, fast alle Raffinerien Clevelands in seinen Besitz zu bringen. Die Eisenbahnbranche jener Tage boomt ebenfalls und befindet sich folglich in einem ähnlich unerbittlichen Verdrängungswettbewerb wie das Ölgeschäft. Da Standard Oil die mit Abstand größten Mengen zu transportieren hat, weiß Rockefeller die Preise zu diktieren. Seine Kontingente sind so begehrt, dass selbst der bereits ergraute Eisenbahnkönig Cornelius Vanderbilt persönlich im Büro des erst 29-jährigen Rockefeller erscheint, um seinen Zügen das schwarze Gold des Ölbarons zu sichern. Die ausgehandelten Rabatte sind bestens geeignet, weitere Konkurrenten zum Schwitzen zu bringen. Und selbstverständlich bleiben die Preisabsprachen geheim. Die nächste technische Neuerung weiß Rockefeller ebenfalls für den Aufbau seines größten Industriekartells aller Zeiten zu nutzen. Im Laufe der 1870er Jahre wird Öl nicht mehr in erster Linie per Eisenbahn, sondern zunehmend durch Pipelines befördert. Standard Oil kauft ganze Landstriche. Einerseits zum Bau eigener Pipelines, andererseits um Wettbewerber zu behindern. Strategisch ausgeklügelter Landbesitz blockiert sie, während Standard Oil selbst ein weitverzweigtes Netz in Pennsylvania verlegt. Kaum wird irgendwo Öl gefunden, ist der Riese zur Stelle und bietet den Anschluss an seine Leitungen an. Für viele kleine Ölproduzenten ist das die Garantie, ihre Existenz und ihre Profite zu sichern. Gleichzeitig sind sie damit unauflösbar abhängig geworden. Dann unternimmt Rockefeller den entscheidenden Schachzug zur absoluten Marktbeherrschung. Er zieht die gesamte Produktion seiner schon fast unübersehbar großen Zahl kleiner Betriebe in drei zentralen Raffinerien zusammen. Das Unternehmen arbeitet dadurch rentabel wie kein anderes und verdoppelt seine Gewinne. Der fromme Christ und sparsame Familienvater entwickelt sein Unternehmen jetzt zum Monopol, das Anfang der 1880er Jahre mehr als 90% des amerikanischen Ölmarktes kontrolliert und legt damit den Grundstein für das größte Privatvermögen in der Geschichte des Industriezeitalters. Standard Oil beliefert bald auch Asien und Europa. Rockefeller betreibt einen völlig ungebremsten Kapitalismus und befindet sich auf dem Weg zur totalen Marktbeherrschung. Sein Name hat in weiten Kreisen der Wirtschaft, insbesondere bei der großen Zahl derer, die er in den Ruin getrieben hat, mittlerweile einen denkbar schlechten Klang. Ein amerikanischer Geschäftsmann, der einem Konkurrenten vorwirft, mit Methoden wie Rockefeller zu arbeiten, wird von einem amerikanischen Gericht daraufhin wegen Beleidigung verurteilt. Unter allen Erzkapitalisten, die Medien bezeichnen sie als Räuberbarone, ist er der unbarmherzigste, der hungrigste, der schlimmste. Was die Menschen immer mehr gegen ihn aufbringt, hat nicht zuletzt damit zu tun, dass er weder ein besseres noch ein innovativeres Produkt als die Konkurrenz anzubieten hat. Es ist allein seine Größe, unter der die anderen zusammenbrechen. Ruiniert von einem Riesen, der mit barbarischer Kraft alles in die Knie zwingt. Nicht nur unterlegene Rivalen denken so. Auch in der Öffentlichkeit wächst das Gefühl, der Standard Oil und seinem Herrn mehr und mehr ausgeliefert zu sein. Die Politik beginnt darüber nachzudenken, ob ein freier Markt geschützt werden muss, um frei bleiben zu können. Ist es zu vertreten, dass ein einziger eine ganze Industrie beherrscht? Über diese Frage wird in der amerikanischen Öffentlichkeit und Politik viele Jahre kontrovers diskutiert, ohne zu einer Entscheidung zu führen. Jahre, in denen John Davison Rockefeller ungebremst gewaltige Mengen von Geld anhäuft. Schließlich wird die Standard Oil im Jahre 1911, 41 Jahre nach ihrer Gründung, wegen illegaler monopolistischer Aktivitäten zerschlagen. Aus dem Ölgiganten entstehen 34 kleine Standard-Unternehmen. Klein ist dabei ein relativer Begriff, wie ein Blick auf die Namen der Unternehmen verrät, die bei dieser Zerschlagung entstehen. Standard of New Jersey wird später zu Exxon. Standard of California wird später zu Chevron. Standard of New York wird später zu Mobil. Standard of Indiana wird später zu Amoco. Standard of Ohio. Der Tycoon selbst betrachtet diese Entwicklung aus der Ferne. Er hat sich längst aus dem Geschäft zurückgezogen und sein zweites Leben begonnen. Nach 40 Jahren Monopoly widmet er sich für die nächsten 40 Jahre der Philanthropie. John Davison Rockefeller gilt als der größte Geldgeber seiner Zeit. Er hält die Wohltätigkeit für seine Pflicht, denn es ist der Wunsch Gottes, dass der Mensch Gutes tut. Viele seiner Schenkungen an Universitäten wirken bis heute nach oder haben erst den Grundstein für jahrzehntelange erfolgreiche Forschungen gelegt. Er stiftet Schulen, Bibliotheken und Museen. 10% seiner Einnahmen gehen seit dem ersten Gehaltscheck an die Kirche, sein Leben lang. Die Universität von Chicago erhält 80 Millionen Dollar. In Atlanta gründet man mit seinem Geld ein College für schwarze Frauen. Grundlegende Verbesserungen des Bildungssystems und auch der Medizin werden von ihm angestoßen. 250 Millionen Dollar erhält eine Stiftung zur Förderung der öffentlichen Gesundheit. Insgesamt beziffern sich seine Spenden auf mehr als 6 Milliarden Dollar. Nicht mitgezählt die Unmenge von 10-Cent-Münzen, die er jahrzehntelang Kindern schenkt, wo immer er sie trifft. Zwei große Ziele hatte John Davison Rockefeller in seinem Leben. Das zweite hat er nicht erreicht. Es fehlen 25 Monate und 17 Tage auf seinen 100. Geburtstag, als er am 23. Mai 1937 in seinem Haus in Ormond Beach, Florida, im Alter von 97 Jahren, 10 Monaten und 14 Tagen stirbt. Sein erstes großes Ziel, 100.000 Dollar zu verdienen, hat er erreicht. 200.000 Mal. Sein Vermögen beträgt bei seinem Tod, umgerechnet auf heutigen Wert, 200 Milliarden Dollar. Das ist deutlich mehr als die Kontostände von Bill Gates, Warren Buffett und Sam Walton, den drei reichsten Männern der Welt im Jahr 2000, zusammen ergeben.